blauen Himmel, Meer und weißem Strand. Weißt du noch vor all den Jahren, träumten wir den ganzen Sommer lang mit Musik und langen Haaren in einem unbegrenzten Land. Einen Sommer lang. Lass sie ganz allein zu Hause sein. Wir packen unsere 7 Sachen und schon beginnt ein neues Glück. Einen